O kein Freund, der mich liebt wie Jesus, wenn des Lebens Stürme mich bedrohen. Er erquickt das müde Herz, er gibt Kraft im tiefsten Schmerz. O kein Freund, der mich liebt wie Jesus, kein Freund, der mich liebt wie Jesus, kein Freund, der mich liebt wie Jesus. Er vernimmt mein heißes Flehen und ereilt mir beizustehen. O kein Freund, der mich liebt wie Jesus. Welch ein Freund fand ich einst in Jesus, der das Herz mit Trost und Frieden füllt. Hält er mich mit starken Armen, fürcht ich weder Leid noch Harm. O kein Freund, der mich liebt wie Jesus, kein Freund, der mich liebt wie Jesus, kein Freund, der mich liebt wie Jesus. Er vernimmt mein heißes Flehen und ereilt mir beizustehen. Freund, der mich liebt wie Jesus. Geht mein Fuß auch im finstern Tale, wo die Eisgeflut des Jordans rollt. Keine Schrecken fürcht ich da, denn der Heiland ist so nah. O kein Freund, der mich liebt wie Jesus, kein Freund, der mich liebt wie Jesus, kein Freund, der mich liebt wie Jesus. Er vernimmt mein heißes Flehen und ereilt mir beizustehen. O kein Freund, der mich liebt wie Jesus. Wenn wir endlich die Heimat schauen, mit den Lieben, die vorangeeilt, preisen wir ihn immer da mit der blutgewaschenen Schar. O kein Freund, der mich liebt wie Jesus, kein Freund, der mich liebt wie Jesus, kein Freund, der mich liebt wie Jesus. Er vernimmt mein heißes Flehen und ereilt mir beizustehen. O kein Freund, der mich liebt.